Mein Name ist Philipp Moritz und das sind die aktuellen Themen. Critical Mass sorgte für Aufmerksamkeit, Feuerwehreinsatz in Nienburg und Münchehagen bezwingt Hasbergen. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Montag findet eine öffentliche Sitzung des Verwaltungsausschusses im Sitzungszimmer des Rathauses Nienburg statt. Beginn ist um 17 Uhr. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Seit Juni letzten Jahres findet immer am letzten Freitag im Monat die Aktion Critical Mass in Nienburg statt. Über die Wintermonate wurde aus Sicherheitsgründen pausiert. Bei dieser Aktion fahren mindestens 16 Fahrräder als Gruppe auf öffentlichen Straßen, um auf den Stellenwert des Radverkehrs aufmerksam zu machen. Organisatorin Hedda Frese vom Bündnis 90 Die Grünen zog ein positives Fazit der bisherigen Critical Mass Aktion. Es hat immer sehr viel Spaß gemacht für diejenigen, die mitgemacht haben. Und wir waren dann den ganzen Sommer über teilweise bis an die 30 Personen, die gefahren sind. Ich habe das Gefühl, für die Autofahrer und Fahrerinnen, die das mitbekommen haben, war es nicht so spaßig. Wir haben da so ein paar Situationen erlebt, wo wir eben gemerkt haben, dass Autofahrer sehr erbost reagiert haben. Die Feuerwehr Nienburg wurde gestern Nachmittag zum Bürgermeister Starnwall alarmiert. Gegen 16.30 Uhr brannte dort ein Verteilerkasten. Grund war vermutlich eine brennende Pappe, die hinter den Kasten gelegt wurde. Die Einsatzkräfte bekamen den Brand schnell unter Kontrolle. Wäre der Verteilerkasten allerdings komplett aufgebrannt, hätte es zu massiven Problemen mit der Stromversorgung in der Innenstadt kommen können. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Der VfL Münchehagen gewinnt dank einer deutlichen Leistungssteigerung im gestrigen Nachholspiel gegen Hasbergen mit 2:0. Der VfL ist nun aufgrund des besseren Torverhältnisses wieder Tabellenführer. Weiter geht es für beide Teams bereits am Sonntag. Münchehagen trifft dann auf Liebenau, Hasbergen empfängt Intercomata Nienburg. Weiterhin spielt der ASC Nienburg gegen Seppenhausen-Balge, Lese gegen Husum und Kreuzkrokodesdorf gegen Stöckse. Kellerduell in Rodewald. Der vorletzte SSV empfängt den letzten SV Nenndorf. Das Topspiel aber steigt am Sonntag in Loccum. Der drittplatzierte TSV Loccum spielt gegen den zweitplatzierten TSV Eistrup. Für die Gäste um Trainer Thorsten Klein ein wegweisendes Duell. Ja, ich denke, extrem wegweisend. Ne? Da sollten wir das Spiel erfolgreich gestalten. Denke ich mal, sieht es immer um den zweiten Platz richtig gut aus. Sollte man das Spiel verlieren, jetzt wieder ganz eng. Beginn der Sonntagsspiele ist um 15 Uhr. Bereits am Samstag spielt um 16 Uhr Rehburg gegen Steierberg. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.